Telekom Freisprecher Sanderstraße 23 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein zukünftiger Popstar, der hier aus einem Fenster heraus in unmittelbarer Nähe des Fernsprechgerätes irgendwelche Lieder übt. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.